raus, aber wohin? Scheißegal, sie will einfach nur weg. Schnee fällt in ihrer Wohnung und bringt sie in eine andere Welt, weil sich zu Hause nichts ändert. Immer Blaulicht am Fenster und jetzt fliegt sie nach oben, irgendwo in einer anderen Welt. In ihrer Welt gibt's keine YouTube-Blogger. Sie geht auf die Knie für ne Kapsel Coca. Sie zieht Lines, sie will tief fallen. Sie hat fünf Typen, aber liebt keinen. Vor ein paar Jahren war sie noch schüchtern. Jetzt ist sie seit Jahren nicht mehr nüchtern. Tausende Probleme, Eltern, die sie abfucken. Er redet von Liebe, aber zwingt sie dann zum Anschaffen. Denn dieser Bastard lässt sie wieder keine Wahl. Sie kann die Schulden bei dem Dealer nicht bezahlen. Ein letzter Schuss und alles dreht sich. Sie ist zu tief gefallen, tiefer geht's nicht. Und sie hat tausend Chancen, doch nur theoretisch. Denn niemand kommt und öffnet diesen Käfig. Sie muss hier raus, aber wohin? Scheißegal, sie will einfach nur weg. Schnee fällt in ihrer Wohnung und bringt sie in eine andere Welt, weil sich zu Hause nichts ändert. Immer Blaulicht am Fenster und jetzt fliegt sie nach oben. Yeah. Irgendwo in einer anderen Welt. Sie äxt die Flasche auf, derdo, derdo. Heute fühlt sie nichts mehr in sich, sie ist schmerzlos. Ihr Herz tobt, flammendes Inferno. Ihr kommt irgendwie alles leer vor und wertlos. Sie sieht keine Farbe mehr am Morgen. Ein anderer wäre schon wahnsinnig geworden. Sie sagt nix, weil keiner fragt nach ihren Sorgen. Alles Fakten, sie macht keine halben Sachen. Sie will wilde Partys machen und ein paar Malis pappen. Ein Nischen, ein Gläschen, nimm dir die Wehwehchen. Sie war ein gutes Mädchen aus einer guten Gegend. Aber Party mit Bader, ließ in ihr kein Brain da. Alles in ihrem Leben ist ein Fehler. Und sie hat tausend Chancen, doch nur theoretisch. Denn niemand kommt und öffnet diesen Käfig. Sie muss hier raus, aber wohin? Scheißegal, sie will einfach nur weg. Schnee fällt in ihrer Wohnung und bringt sie in eine andere Welt, weil sich zu Hause nichts ändert. Immer Blaulicht am Fenster und jetzt fliegt sie nach oben, irgendwo in eine andere Welt.